4. Guten Abend, Herr Mugabe. Wie geht es Ihnen? Gut, Frau Langley. Mir geht es gut. Und Ihnen? Danke, auch gut. Hallo, wie geht's euch? Ja, fangen wir gleich an. Woher kommst du?